Graffiti sind in Deutschland nicht erst seit den 1970er Jahren Ausdruck künstlerischer und gesellschaftspolitischer Kreativität. Besonders in der Zeit der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft waren sie die Möglichkeit des passiven Widerstands und eine frühe Form der Kommunikationsguerilla. Beispiele dafür können wir in der 2014 neu eröffneten Dauerausstellung der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in der Stauffenbergstraße besichtigen. Aber bereits um 2700 vor Christi fanden sich die ersten Graffiti bei den Ägyptern, die Göttern oder Provinzherrschern gewidmet waren. Es geht dann weiter bei den Römern und den Griechen, deren Wandschriften oftmals mit Bildern und Karikaturen begleitet Aufschlüsse über die Lebenssituation der Menschen von damals geben. Über Wikinger, die Karzer zu Bismarcks Zeiten und die Studentenbewegung der 1960er Jahre taucht Graffiti immer wieder auf, bis es endlich mit der aufkommenden Hip-Hop-Kultur ab den 1970er Jahren zur bis dato größten Popularität gelangte. Kommen wir aber zurück in die Gegenwart, denn dieser kleine Abriss sollte nur dazu dienen, die kulturhistorische Bedeutung von Graffiti vermutlich zum ersten Mal in diesem Hause zu verdeutlichen. Denn es ist sehr schade, um nicht zu sagen rückständig, dass die Politik in Berlin bis heute nur über Graffiti spricht, wenn es um Sachbeschädigung an Hausfassaden geht. Aber die künstlerische Bedeutung und den dadurch entstehenden Mehrwert für Berlin als Kunst- und Kulturmetropole nicht begreift. Willkommen zum Kölner Bautercast 148. Ich sitze hier mit Philipp Magalski. Hallo Phil. Hi Martin. Ja, wir haben zwar schon mal gesprochen, trotzdem für die, die das nicht gehört haben, vielleicht möchtest du kurz sagen, wer du bist und was du so machst. Ja, ich bin Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin seit 2011. Für die Piraten eingezogen damals und jetzt immer noch für die Piraten dort in der Fraktion tätig. Mhm. Und meine Schwerpunkte sind Umwelt, Natur und Tierschutz sowie die Kulturpolitik. Also die ersteren drei Sachen sind ja nicht so spezifisch für die Piraten, aber wir sind ja in einem Parlament, in dem man alle Themen natürlich bedienen muss auch und sind auch mittlerweile programmatisch sehr viel breiter aufgestellt natürlich, dadurch, dass wir eben auch diese Themen innerhalb der Stadt bespielen müssen und die Kulturpolitik war ja auch schon immer eigentlich auch ein Kernthema der Piraten. Ja, nun ist ja dieses Parlament ein Teilzeitparlament. Da stellt sich die Frage, was machst du eigentlich beruflich? Naja, gut, wir wissen. Ja, du hast ja recht. Also es ist ein Teilzeitparlament, aber wenn man das ernst nimmt, dann bin ich der Meinung, kann man das gar nicht Teilzeit machen. Und die wenigsten von uns in der Fraktion machen das ja auch. Bei den anderen sind es auch die wenigsten. Ja. Und diejenigen, die es dann noch machen, müssen halt gucken. Die haben wahrscheinlich dann auch nicht so eine intensive politische Betätigung, wie wir das haben. Genau, ja, ich denke auch, das ist, es ist nicht zu schaffen als Teilzeitpolitiker. Also wenn man es wirklich ernst nimmt, ich meine, höchstens wenn man irgendwie, sagen wir mal, vielleicht selbstständiger Anwalt ist oder so, dass man mal zwischendurch einen Mandanten da nehmen kann, aber es ist schon schwierig und den Beruf richtig auszuüben ist, glaube ich, wirklich nicht möglich, selbst für Leute, die das doch noch versuchen. Ja, gut, also du bist, wie wir es wissen, Vollzeitparlamentarier im Teilzeitparlament. Wir haben ja schon mal gesprochen am Anfang der Legislaturperiode. Vielleicht gibst du mal so einen kleinen Rückblick. Wie würdest du jetzt das einschätzen, diese 5 Jahre? Also mal so aus Sicht auch der eines Mitglieds der Piratenfraktion ist da, ich meine, in der Opposition heißt es immer, kann man eh nichts bewegen, aber ja, wie siehst du das? Sagen wir es so, wir haben natürlich ein schönes Wahlprogramm gehabt, das wir natürlich als Wählerauftrag so umsetzen sollen. Also das ist, wenn man gewählt wird, dann soll man das tun, was man vorher versprochen hat. Mhm. Und da wir ein relativ umfangreiches Wahlprogramm auch damals schon hatten, nicht so ein umfangreiches wie jetzt, aber dann gibt es natürlich viele Nüsse zu knacken, die man angehen muss. Mhm. Und es ist schon richtig, dass man in der Opposition es natürlich schwer hat, diese Themen dann auch umzusetzen. Das klappt meistens nicht, aber man kann diese Themen zumindest setzen. Man kann sie auf die Tagesordnung nehmen, man kann darüber diskutieren und dann hoffen, dass zumindest etwas daraus übernommen wird und in Anträge, sag ich mal, auch der Koalitionsfraktion einfließt. Und das ist uns sicherlich an manchen Stellen eben auch gelungen. Und es ist halt schwierig zu sagen, so, jetzt haben wir 5 Jahre hier im Abgeordnetenhaus gesessen und das war's. Sondern wir müssen natürlich diesen Auftrag auch weiter, dieser Auftrag muss erneuert werden, weil wir eben diese Ziele, die dort wir uns gesetzt haben, noch nicht erreicht haben. Das Schwierige ist natürlich in der Kommunikation auch mit Kolleginnen und Kollegen, die natürlich ein teilweise anderes Weltbild haben, die eine andere politische Einstellung haben, da mit denen auch auf einen Nenner zu kommen. Und das ist dann ganz wichtig, dass man auch eine kommunikative Kompetenz irgendwie entwickelt. Ja. Also eine Sozialkompetenz auch, um mit den einzelnen verschiedenen Charakteren im Abgeordnetenhaus, und das ist mir auch aufgefallen in den letzten 5 Jahren, dass es tatsächlich so ist. Man könnte sagen, es gibt im Abgeordnetenhaus genauso nette Menschen wie auch blöde Menschen wie draußen in der Gesellschaft, obwohl man mal gesagt hat, so, ja, es sind ja nicht mal alle Berufsgruppen so vertreten. Und da sitzen ja nur noch Juristen drin und so weiter. Das stimmt zwar, dass mehrheitlich auch Juristen gewählt werden, auch gerade in den großen Parteien, aber vom Charakter her macht das ja dann auch keinen großen Unterschied. Also insofern, die Vielfalt im Parlament ist schon auch vorhanden, vor allen Dingen, wenn viele verschiedene Parteien drin sind, so wie jetzt 5 im Abgeordnetenhaus. Und das spiegelt das schon ganz gut wider. Wir wurden damals natürlich, wir waren ja ganz neu und wurden erstmal skeptisch betrachtet, aber das hat sich relativ schnell auch in ein gewisses Wohlwollen, würde ich mal sagen, zumindest von den Fraktionen, die uns auch programmatisch nahestehen. Sagen wir mal Opposition. Opposition, innerhalb der Opposition ging es relativ gut auch schon, auch am Anfang, und wir haben dann viele gemeinsame Anträge auch gemacht. Und immer wieder auch in den, soweit ich das beurteilen kann, ich bin ja auch nicht in jedem Ausschuss immer zu Gast und so. Aber für meine Ausschüsse kann ich sagen, dass die fraktionsübergreifende Kommunikation und Zusammenarbeit doch recht gut war. Also innerhalb der Opposition und teilweise sogar mit den Regierungsfraktionen, denn da gibt es natürlich auch Menschen, mit denen man reden kann und die auch mit uns reden wollen, wenn sie merken, dass wir kommunikationsbereit sind, dass wir kompromissbereit auch sind und dass wir nicht immer komplette Frontalopposition machen, sondern dass es uns tatsächlich, wie wir es auch gesagt haben, bevor wir eingezogen sind, wenn es um Sachfragen geht, denen wir grundsätzlich zustimmen können, dass wir dann auch kompromissbereit sind. Und das hätte ich mir natürlich an der einen oder anderen Stelle auch von den Koalitionsfraktionen mehr gewünscht. Mhm. Aber das ist halt ein hehres Ziel, was es gilt, einfach auch weiter zu verfolgen. Und deswegen geht es auch darum, Politik zu verändern, parlamentarische Arbeit zu verändern, insofern, dass eben Ziele besser gelöst werden können, auch mit Input der Opposition, und dass nicht immer grundsätzlich sofort gesagt wird, das ist ein Antrag der Opposition, der wird einfach abgelehnt, sondern dass man dann eben auch in Gesprächen Dinge mit einbringt, die dann am Ende vielleicht doch ein besseres Informationsfreiheitsgesetz machen oder die dann doch eine bessere Online-Stellung, Transparenz zum Beispiel. Bei Landschaftsplänen, da haben wir das geschafft, dass die wirklich online gestellt werden. Das heißt, du musst jetzt nicht mehr als Landschaftsplaner zur Senatsverwaltung fahren und erstmal Einblick beantragen oder Akteneinsicht, sondern das kannst du jetzt barrierefrei auf den Seiten der Senatsverwaltung einsehen und dann auch selbstständig zu Hause an deinem Büro bearbeiten und musst dann nicht mehr dir das ist ja toll, also das wusste ich gar nicht. Einen Batzen Papier mit nach Hause schleppen und so. Das ist ja halt, das ist so eine kleine Sache, wo man sagen kann, das ist ein schöner Erfolg. Ja, das ist wirklich ein schöner Erfolg. Ja, einer, den ich noch nicht wusste. Also das ist sehr interessant, also Podcasten bildet halt doch. Gibt es noch andere Erfolge, auf die du verweisen kannst? Denn das wird ja immer so ein bisschen gesagt. Das, also hört man manchmal im Wahlkampf, dass die Piraten angeblich sich nur gestritten hätten und nichts gerissen hätten. Aber wenn man dich jetzt hört, hört sich das ja anders an. Deshalb hätte ich gerne noch mehr solche interessanten Hinweise. Ja, natürlich. Also wir hatten dann zum Beispiel auch so Sachen wie, dass wir innerhalb des Umweltausschusses auch darüber gesprochen haben, wie wir denn die Spree sauberer kriegen können. Und da gab es innovative Abwasseranlagen, Überlaufbecken, die mobil sind. Und da hat sich der Bezirk eigentlich gegen gesträubt. Und wir haben dann durch Anfragen immer wieder genervt und ist dann geschafft, dass dieses Modellprojekt, was in der Spree läuft, auch verlängert wird jetzt. Und das heißt, wir können gucken, dass wir, also wir brauchen eigentlich mehr von diesen Modellprojekten und wir brauchen auch innovative Ideen, um die Spree wieder reinzubekommen, damit man da mal irgendwann drin baden kann. Das wäre jetzt zum Beispiel auch etwas aus unserem Wahlprogramm, dass wir sagen, wir wollen in der Spree baden, baden in der Spree. Das wäre ein großes Plus für die Berlinerinnen und Berliner, dass das wieder ginge. Deswegen ist Umweltpolitik auch was, natürlich, wo wir auch uns stark oder ich mich persönlich auch stark engagiert habe, weil manchmal auch von den anderen Oppositionsfraktionen da nicht mehr so viel kam. Man denkt ja immer so, ja, die Grünen, die machen das dann schon und so. Aber das ist halt weit gefehlt. Ja. Die setzen mittlerweile auch andere Prioritäten. Und also in Tempelhof, im Bezirk Tempelhof-Schöneberg war der Antrag gegen den Einsatz von Glyphosat von den Piraten. Und hat sich sogar durchgesetzt. Also da haben die Piraten tatsächlich den Einsatz von Glyphosat beendet, ne, und nicht die Grünen. Und das, finde ich, ist auch wichtig, denn ich meine, egal wie man jetzt zu Glyphosat steht und sagt, das ist mehr oder weniger krebserregend, es ist einfach ein fieses Umweltgift, was man da nicht haben will. Und das ist eben jetzt weg. Also ich finde, da kann man auch als Opposition doch einiges erreichen. Ja, auf jeden Fall. Und das sind ja nicht die einzigen Sachen. Ich meine, wir haben auch in Richtung Transparenz wirklich sehr viel getan. Ich meine, das gerade mit den Landschaftsplänen war nur ein Beispiel. Also wir haben auch ganz am Anfang ein Gutachten zur ICC-Sanierung offengelegt bekommen, weil da dann auch natürlich der Druck aus der Gesellschaft größer wurde. Jetzt, warum wird das irgendwie geheim gehalten? Müsstest du noch kurz sagen, was das ICC ist? Wir haben ja nicht nur Berliner Hörer. Die das ICC ist ein ehemaliges Kongresszentrum. Das ist riesig und sieht fast aus wie ein Raumschiff. Also es ist wirklich bombastisch und hat auch sehr viel Nutzfläche. Und die wird halt nicht genutzt, weil das eigentlich saniert werden müsste. Aber die Sanierung wäre so teuer. Wir haben da auch Altlasten. Ja, es geht vor allen Dingen um Asbest, was Asbest, da gebaut wurde, aber nicht nur. Ja. In erster Linie auch. Und da ist es dann natürlich auch schwierig, das zu sanieren, weil das relativ teuer ist. Und deshalb haben wir dann auch am Ende gesagt, das ist eigentlich so teuer, das zu sanieren, lass es uns lieber abreißen. Aber auch der Abriss ist nicht. Ja, weil das Asbest vorher weg muss. Man kann nicht einfach sagen, wir senden da jetzt die Abrissglocke und dann wird das freigesetzt. Und ganz Berlin ist in einer Wolke aus Asbestfasern. Das ist einfach, also das wäre wirklich ganz schlimm. Genau, das müsste halt so ein sukzessiver Rückbau sein, der halt wirklich mit vielen Schutzmaßnahmen und so auch mit Arbeiterinnen und Arbeitern einhergeht. Und das ist halt auch super teuer und deswegen ist das jetzt sozusagen eine Liegenschaft, die da kreativ liegen gelassen wird, jetzt erstmal, sag ich. Und das wird auch noch spannend, was daraus passiert. Ja, das ist sicherlich auch nicht ein abgeschlossenes Kapitel. Also ich meine, deshalb brauchen wir ja auch die Piraten weiterhin, weil halt hier in Berlin jetzt nichts abgeschlossen ist. Und das ist schade, wenn dann die Dinge nicht weitergeführt werden. Ja, und es ist halt so, dass wir auch immer wieder Themen setzen, die die anderen überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Ja? Ich sage auch mal, zum Beispiel im Kulturbereich ist es so, dass wir diejenigen waren, die das erste Mal überhaupt Themen wie Graffiti, was zur urbanen Kunst in Berlin einfach dazugehört, aber eigentlich immer nur im Kontext von Sachbeschädigung oder Straftaten genannt wird und dann eher Thema im Innenausschuss ist, wenn überhaupt, und wenn die CDU das mal wieder draufsetzt. Und es geht uns doch darum, das bunte Berlin zu zeigen, die Kreativität der Menschen hier, die auch eben durch Graffiti zum Beispiel die Stadt nicht verschandeln, sondern verschönern, denn wir sehen sehr viele Bilder, die wirklich ehemals graue Hausfassaden einfach verschönern. Auch die Wohnbaugesellschaften nutzen das mittlerweile. Da gibt es auch Kooperationen mit der Graffiti-Lobby hier in Berlin und mit vielen freien Künstlern. Und wir haben das auf die Tagesordnung gebracht und haben über dieses Thema wirklich gar nicht mal so kontrovers. Die CDU hat das dann auch verstanden, dass das wirklich Kunst ist und dass diese Kunst gefördert werden muss, dass wir mehr freie Wände brauchen in der Stadt, wo sich die Graffiti-Künstler ausleben können. Auch damit eben nicht mehr auf Hauswänden illegal gesprüht werden muss. Mhm. Und was sage ich dir, 3 Wochen später hat der Kultursenat ein Graffiti-Museum eröffnet. Und ob das jetzt Zufall war oder nicht, also ich glaube schon, dass wir natürlich alleine durch diese Themensetzung es schon auch geschafft haben, da mehr Verständnis innerhalb der Koalitionsfraktion zu wecken, gerade auch im Kulturausschuss, wo dann ganz oft über irgendwelche Schlossfassaden oder so diskutiert wird und eben nicht, sag ich mal, über junge, innovative Themen, die eigentlich auch die Menschen auf der Straße interessiert. Anderes Thema war Comics, Comickultur. Noch nie im Abgeordnetenhaus besprochen worden. Wurde immer unter ferner in der Literaturförderung wurde dann gesagt, so, ja, dann können wir auch, wenn wir Literatur fördern, können wir vielleicht mal einen Comic-Künstler oder so auch mal einen Preis geben oder so, ja. Aber dass das eine ganze Szene ist, ja, die auch innerhalb der gesamten Berliner, sag ich mal, Publikationslandschaft auch einen großen Anteil ausmacht, dass wir hier viele Verlage haben, viele Zeichnerinnen und Zeichner. Naja. Das ist bis jetzt immer am Kulturausschuss vorbeigegangen. Wir haben das auf die Tagesordnung gehoben und haben das jetzt auch in unserem Wahlprogramm, das ist sehr positiv auch gutiert worden. Leute haben sich gefreut, dass das jetzt auch mal wirklich so ein bisschen mehr Öffentlichkeit bekommt überhaupt und auch mal die Unterstützung der Politik da zumindest auf den Plan ruft, auch wenn wir dann jetzt nicht, wie es beim Graffiti war, 3 Wochen später schon ein Comic-Museum oder so haben. Aber das ist jetzt auch eine Forderung aus unserem Wahlprogramm. Also das heißt, wir müssen die nächsten 5 Jahre da noch ran, um das dann auch weiter voranzubringen und auch umzusetzen. Und ich bin überzeugt davon, wenn wir das wieder reinschaffen sollten, dass das auch ein Thema ist, dass dann eine andere Koalition, die wir dann ja möglicherweise haben nach der Wahl, da nicht mehr so blockieren kann wie eine große Koalition, die ja doch da eher ein Hemmschuh ist, ganz oft. Ja, man weiß immer nicht, wie sich die dann wie sich die neuen Koalitionen dann herausstellen. Also man hat es oft genug gesehen, dass in der Wahl das eine versprochen wurde und das andere gemacht wurde. Also zum Beispiel könnte ich mir gut vorstellen, dass zwar jetzt die Grünen sagen, 100 geht ja gar nicht, aber wenn sie an der Regierung beteiligt werden sollen, dass sie dann auch wieder so eine halbherzige Lösung finden, wo sie dann sagen, naja, 100. Ich denke, bei der 100, das könnten sie sich nicht erlauben bei dem Thema, weil das wäre tatsächlich ein krasser Genickbruch, weil dann würden sie sich in den Orkus schießen. Also das bei der 100 geht es nicht. Da müssen sie prinzipiell einfach dabei bleiben. Ja, aber dann können sie nicht in die Regierung. Hat ja der Müller eindeutig gesagt, mit ihm nur mit der 100. Ja, aber ich gehe mal davon aus, dass in den nächsten 5 Jahren im Weiterbau der 100 nicht viel passieren wird. Ich meine, wir haben zwar den Bundesverkehrswegeplan. Berliner Lösung, es passiert nichts beim BR. Ja, genau. Ich denke, dass das ein Kompromiss sein wird bei den Koalitionsverhandlungen, dass man sagt, die SPD bekennt sich zu 100, die Grünen bekennen sich nicht, aber werden in den nächsten 5 Jahren da eben nichts weitermachen. Also so habe ich das zumindest irgendwie flöten gehört, dass das, weil es eben auch ein sehr teures Projekt ist und der nächste Bauabschnitt wirklich so viel verschlingen wird und auch der Protest innerhalb der Gesellschaft so stark ist, dann würde diese Koalition zerbrechen. Wenn das wirklich ein Thema wäre, was bei den Koalitionsverhandlungen zu keinem Erfolg dann führen würde mit Rot und Grün. Ja. Muss man sich ja dann mal vorstellen, was gibt es da noch für Optionen? Und, ja, es gibt dann nicht mehr so viele. Das ist natürlich dann das Schwierige und da muss dann auch die SPD sagen, A100 kann nicht das Thema sein, warum eine komplette Regierungsbildung scheitert. Da müssen die dann auch sagen, die können dann zwar sagen, okay, A100 prinzipiell ja, aber eben nicht innerhalb der nächsten 5 Jahre. Das Naja, gut, so eine Lösung wird dann kommen. Ja. Aber wir werden sehen am 18. September, welche Konstellation wirklich möglich ist. Im Moment sieht es halt ja wirklich danach aus, dass es Rot-Rot-Grün werden sollte. Ja, und ich meine, gerade bei Rot-Rot-Grün braucht man auch eine linke oder progressive Opposition. Denn das wäre ja ganz furchtbar, wenn jetzt, sagen wir mal, die Piraten nicht reinkommen, vielleicht kommt die FDP rein, dann hat man vielleicht CDU, FDP, AfD oder nur CDU, AfD in der Opposition. Ja, das ist für viele Dinge ein großes Problem. Jetzt sagen wir mal, es kommen neue Fakten mit dem BER oder der wird immer noch nicht eröffnet, wovon ich fast ausgehe. Dann möchte man vielleicht wieder einen Untersuchungsausschuss haben und dann wird natürlich, wer soll das einrichten? Die AfD? Nein, das geht ja nicht. Es muss ja auch eine gewisse CDU, Unterstützung die daran der beteiligt war, sein. Die wird das nicht wollen. Die CDU wird es nicht wollen, weil sie beteiligt war. Die SPD sowieso nicht. Und die Linke war ja zum Teil auch beteiligt. Lange Zeit, ab 2001. Und die werden das auch nicht wirklich wollen. Und damit ist dann, also mit AfD und Grünen kann man das da nicht machen. Und auch die Grünen werden dann sagen, oh, wir sind ja jetzt an der Regierung. Es fehlt dann einfach der Druck von links. Ja, genau. Und das heißt automatisch, dass die Regierung, obwohl es eine linke Regierung wäre, nach rechts rücken müsste. Genau. Die SPD müsste den bösen Peter spielen, müsste die Konservative der drei. Ja, die Grünen können das spielen. Auch. Spielen, ich meine, was ist, sie müssen, die SPD muss ja nicht spielen, konservativ zu sein, die SPD ist konservativ. Ja, ja. Und nicht nur im Vergleich zu uns. Ja. Und wir haben das gesehen mit der Privatisierung, gerade von der GSW damals durch den rot-roten Senat. Also die Linke kann auch neoliberale Politik. Das kann durchaus passieren. Und dann haben wir da die neoliberale Packung erst recht an der Regierung. Das ist gar nicht gut. Genau, und dann kommen noch so komische Anfragen von AfD und CDU. Genau, Die dann, also überhaupt dieser ganze Rechtsruck innerhalb der Gesellschaft, es ist tragisch, was in MacPom passiert ist. Ich kann es mir für unser Berlin nicht vorstellen, dass es also, ich meine, so krass wird es nicht werden, es werden keine 20%, aber auch zweistellig, ich will mir nicht zweistellig, keine zweistellige AfD in Berlin vorstellen. Wir müssen uns vermutlich langsam irgendwie darauf einstellen, auf diesen Gedanken, aber es wird trotzdem am Wahlabend einfach ein Schock sein, wenn wir das sehen. Dass das wirklich auch hier passieren kann in einer so offenen Gesellschaft, die ja auch eben viel Kontakt, also mit vielen Kulturen immer wieder hat, also im Arbeitsleben überall auf der Straße. Und es ist dann wirklich eine ganz krass und starke Herausforderung. Und deswegen sagen wir immer, ich komme ja jetzt auch gerade wieder von der Straße und verteile Kamerabriefe, es ist ja die heiße Phase im Wahlkampf. Müssen wir bis zuletzt wirklich zeigen, dass es auch eine konstruktive Opposition gibt, die man auch aus Protest wählen kann und die dann aber auch eben Druck von links macht, die dann einfach auch Innovationschancen gibt und da auch weiter die Hand, das Salz in die Wunden streut, wo eben dann nichts mehr passiert, weil sie eben sich innerhalb der Regierung ausruhen können. Naja. Naja. Können. Ich hoffe nicht, dass das passiert. Ich hoffe, dass eben auch viele Versprechungen dann, sage ich mal, die Grünen und Linke jetzt gemacht haben. Wir haben ja viele Anträge zusammen auch gemacht, die abgelehnt worden sind, dass sie das dann auch versuchen, innerhalb der Regierung umzusetzen. Ja, das hoffe ich auch. Und das hoffe ich auch. Also die Hoffnung stirbt zuletzt. Nur wenn dann eben auch noch ein bisschen Druck aus der Opposition kommt in diese Richtung, also durch die Piraten, dann ist das besser. Deshalb ist eigentlich jetzt ist ganz wichtig. Genau, jetzt wäre eigentlich die richtige Zeit, also wirklich auch für uns, um dann auch wirklich zu zeigen, so jetzt müsst ihr das umsetzen, was wir die ganze Zeit auch schon besprochen haben. Genau. Ja, und dann sind wir natürlich gleich schon beim Wahlprogramm. Du hast ja schon einiges gesagt, aber es bezog sich ja mehr auf die Vergangenheit. Mhm. Gibt es irgendwelche interessanten neuen Punkte jetzt in deinem Bereich speziell, also Umwelt, Tierschutz oder auch Kultur, die jetzt im Wahlprogramm besondere Aufmerksamkeit verdienen? Ja, da bin ich schon der Meinung, dass das so ist. Und zwar haben wir, was die Freiräume in Berlin angeht, ein Freiflächengesetz entwickelt innerhalb der letzten Legislaturperiode und möchten die Sicherung, du weißt ja, wir haben 50.000 Menschen, die jedes Jahr nach Berlin kommen. Und die auch Wohnraum brauchen, die aber genauso gut auch Freiflächen brauchen. Ganz genau. Und deshalb wollen wir Freiflächen sichern und zwar landesweit und nicht, dass es immer dazu kommt, wenn wir es wie beim Tempelhofer Feld haben, dass man dann erst einen Volksentscheid machen muss, um so eine für uns alle sehr wichtige Frischluft Zone und auch wirklich ein also das Herz sozusagen unserer Stadt. Ja, vor allen Dingen, man musste am Ende für dieses für diesen Volksentscheid stimmen, obwohl man vielleicht nicht vollkommen mit ihm zufrieden war, weil man halt den Betonsenat da ausbremsen musste. Das war eben das Problem, denn vieles an dem 100% Tempelhof-Gesetz, also der Volksinitiative, gefällt mir nicht. Also zum Beispiel diese wirklich spießige Einschränkung, was die Nutzung des Feldes angeht, dass du da keine elektronische Musik, keine Veranstaltung mit elektronischer Musik veranstalten kannst zum Beispiel. Also das ist doch völlig komisch. Ja, und ich bin auch der Meinung, so eine vorsichtige Randbebauung ist nicht schlecht. Aber der Senat, wenn der durchgekommen wäre, hätte gleich alles bebaut. Ja, das ist natürlich auch keine sinnvolle Sache. Da sind eben einfach diese Extreme so aufeinander gestoßen. Und da denke ich, kann man in der künftigen Legislaturperiode vielleicht irgendwas heilen, indem es dann doch also nicht dazu kommt, dass jetzt wieder alles bebaut wird, sondern dass eben tatsächlich ein Plan erstellt wird, der dazu führt, dass viel frei bleibt, also das gesamte Zentrum natürlich des Tempelhofer Felds, dass man aber eben trotzdem Möglichkeiten schafft, da eben auch Veranstaltungen durchzuführen, eben auch mit elektronischer Musik und dass man eben auch vielleicht so eine ganz vorsichtige Randbebauung hat. Ja, das wäre halt so ein Kompromiss gewesen, aber der war dann da am Ende auch nicht mehr möglich. Ja, nicht mehr möglich. Ja. Nein. Und deswegen also geht es uns auch um Innovationen in der Bürgerbeteiligung, um mehrstufige Beteiligungsverfahren, die dann eben nicht mehr solche Situationen schaffen, dass am Ende dann es Volksbegehren geben muss, sondern dass man vorher halt zu einer Einigung kommt. Ja, und dass dann nicht nur solche Veranstaltungen gemacht werden, die irgendwie so einen Feigenblatt-Charakter haben, wo man zwar seine Meinung sagen kann, aber die dann im Endeffekt nicht einfließt. Und selbst wenn Meinungen einfließen, so wie es jetzt beim Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm war, das war ein recht vorbildliches Verfahren. Da muss ich auch sagen, da haben wir, glaube ich, auch guten Druck auf die Regierung ausgeübt, dass sie eben solche Verfahren auch mal durchführen und dann auch eine mehrwöchige Online-Beteiligung ermöglichen. Aber das, was da eingeflossen ist dann durch die Menschen, das ist durchaus im Klimaschutzprogramm gelandet. Aber der Senat hat es dann am Ende nicht beschlossen, weil die CDU dagegen war. Also der Senat hat es beschlossen. Entschuldigung, der Senat hat es einstimmig beschlossen, aber das Abgeordnetenhaus, was das Ganze dann noch absegnen sollte, das hat nicht funktioniert. Das ist unglaublich, weil eigentlich doch die Mehrheit, wenn der Senat es beschließt, hat der Senat doch automatisch die Mehrheit im Abgeordnetenhaus und damit müsste das doch... eigentlich schon, die CDU-Fraktion hat dann gegen ihre eigenen Senatsmitglieder gesagt, du, da sind noch ein paar Tempo-30-Zonen drin oder so, die wollen wir raus haben. Ja, Tempo-30-Zonen, das da habe ich auf der BVV-Ebene miterlebt. Ja. Völlig unqualifiziert. Und das ist unglaublich. Also, in der BVV, ich kann es ja mal kurz berichten, da hat sich die CDU-Fraktion einen Antrag einbringen wollen, der zum Glück gescheitert ist, weil er einfach so dumm war, dass man untersagen soll, dass es Tempo-30-Zonen auf dem Tempelhofer Damm gibt. Als ob die Senatsverwaltung, die ja die Tempo-30-Zonen dort erlassen hat, irgendwie komplett durchgeknallt sei und einfach so aus Willkür Tempo-30-Zonen macht. Ne? Ich meine, es ist ganz sinnvoll, dass da, wo eine Schule ist oder da, wo eben auch, es ging dann auch vor allen Dingen auch um das Rathaus Tempelhof, wo viele Leute über die Straße gehen, weil das da auch sehr schlecht ist mit dem U-Bahn-Ausgang, der ja in der Mitte auf der Straße ist. Da ist es doch nicht zum Spaß mit der Tempo-30-Zone. Und dann über die BVV einen Antrag zu stellen, dass das, was von der Senatsverwaltung vielleicht sinnvoll an der Stelle eingerichtet worden ist, einfach grundsätzlich zu verbieten mit dem Argument, wir sind ja für Tempo-30-Zonen, aber bitte in Nebenstraßen. Also das ist doch, ne? Dümmer geht nimmer. Es ist absurd und sie haben sich damit auch ins eigene Bein geschossen mal wieder. Und jetzt am Ende, das war erst vorgestern im letzten, wir haben extra noch einen Sonderausschuss beantragt, eine Sondersitzung beantragt, damit die nochmal in sich gehen können, nochmal in medias res gehen können, um zu überlegen, so, wie kriegen wir denn jetzt noch einen Kompromiss hin? Und haben sich nicht bewegt und das ist es jetzt. Und das heißt jetzt, die hätten ja daraus auch was Positives machen können. Die hätten sagen können, so, wir haben uns jetzt noch geeinigt und wir haben jetzt ein richtig tolles Klimaschutzprogramm für Berlin. Die hätten das ja auch vermarkten oder verkaufen können. Ja, natürlich. Stattdessen gescheitert und zu Recht nochmal irgendwie der Sargnagel meiner Meinung nach wirklich für diese große Koalition, die keine Zukunft mehr hat. In der Tat, die hat keine Zukunft. Nee, das ist wirklich nein, und klar. Diejenigen, die zukunftsträchtige Themen haben, das sind ja wir. Mhm. Und das sind, deswegen unser Wahlprogramm spiegelt das ja auch echt wieder. Mhm. Ich sage nur fahrscheinloser ÖPNV. Ja, erst gestern auf einer Podiumsdiskussion ging es wieder darum, wie schaffen wir es denn, die Feinstaubwerte und die Stickstoffausstoße, die ganz oft an den Messstationen über den Grenzwerten liegen und damit uns allen schaden, ohne dass wir es sofort merken, aber langfristig einfach schaden und auch unseren Kindern und gerade auch Senioren, Senioren, die eben nicht mehr so ein starkes Immunsystem haben. Und das ist eine Sache, wo wir sagen, wenn es an zwei beziehungsweise drei Stationen gleichzeitig zu einer höheren, also zu einer Überschreitung der Grenzwerte kommt, dann sagen wir Autoverkehr Stopp an den Stellen und ein Einsatz von Bussen beziehungsweise einen kostenlosen ÖPNV Zeit. Das kann man doch dann auch entsprechend verbreiten. Ich meine, heute sind doch alle in sozialen Netzwerken, dann wird halt über das soziale Netzwerk gibt es halt die Information, so wegen der erhöhten Werte ist heute mal ÖPNV kostenlos. Kostenfrei. Und dann werden doch die Leute, ich meine, so dumm kann doch niemand sein, dass er sagt, ich kann da umsonst fahren, fahre aber jetzt trotzdem mit dem Auto. Ne? Gut, wenn es vielleicht einen Grund gibt, weil man irgendwas transportieren muss oder sowas, kann ja alles sein. Aber wenn ich an der Straße stehe und auf den Bus warte, dann sehe ich immer, also gerade auf der Potsdamer ist es ja dann immer irgendwie gestaut, man kann fast sagen zu jeder Tages- und Nachtzeit, und ich sehe immer Einzelpersonen in großen Autos. Ja, und da frage ich mich, was geschieht hier eigentlich? Ja, ich hinterfrage das ja auch immer und ich bekomme da natürlich auch Antworten. Und die Sache ist ja die, dass viele Menschen tatsächlich Angst vom ÖPNV haben. Die wollen nicht unter Menschen gehen, die wollen autonom sein, und ich kann das natürlich auch als liberaler Mensch, sag ich mal, an der Stelle verstehen und sage, ja gut, bitte, aber wenn es um das Gemeinwohl geht an der Stelle, und die anderen dadurch geschädigt werden, gerade wenn wir diese Grenzwertüberschreitung haben, massiv, dann muss ich doch bitteschön mein Ego mal zurückstellen fürs Allgemeinwohl. Ja. Sie soll solidarisch handeln. Genau, darum geht's. Aber ich denke auch, man sollte das jetzt nicht verbieten. Also jetzt nicht sagen, so jetzt dürft ihr nicht mehr Auto fahren. Nee. Was man vielleicht irgendwann machen muss, weil das so ausgeufert ist. Möglicherweise, ich hoffe. Aber das muss man vielleicht gar nicht erst machen. Man muss da einfach nur sagen, so, Angebote heute schaffen. Ist jetzt hier frei bei ÖPNV. Genau. Und na, könnt in den Biergarten noch anschließend Abstecher machen, was trinken, weil ihr sowieso dann mit der ÖPNV fahren. Mit dem ÖPNV fahren. Ja, ich meine, da wird doch bestimmt eine signifikante Zahl von Leuten sich überlegen, dann doch mit dem ÖPNV zu fahren. Das denke ich auch, und das wäre dann eben auch das Modellprojekt, was wir brauchen, um dann wirklich nachher zu schauen, evaluieren, wie ist es gelaufen, wie waren die Fahrgastzahlen, die Erhöhung, wie viele Einsatzwagen brauchten wir mehr und so weiter und so fort. Genau. Dann kann sich das entwickeln, dann kann sich das auch für die ganze Stadt entwickeln, und es ist ja auch ein soziales Problem, weil die Fahrkarten immer teurer werden. Jedes Jahr sukzessive, und insofern ist es auch ein soziales Problem, es ist nicht nur ein ökologisches, sondern es ist ein soziales Problem und ein verkehrspolitisches Problem. Es ist etwas, was viele Dinge auch in unserer Stadt verändern kann, und dafür braucht es halt Mut. Und wer hat den Mut? Den haben aber nur wir. Mut. Genau wie beim bedingungslosen Grundeinkommen. Da haben wir auch nur wir den Mut, das reinzuschreiben und zu sagen, wir wollen auch da Pilotprojekte machen, weil sonst macht's keiner. Wir müssen wenigstens darüber diskutieren, dass das nicht von heute auf morgen umgesetzt wird. Das ist auch klar, aber wir müssen mal anfangen. Ja, genau. Also irgendjemand muss anfangen, und das machen wir. Und deshalb meine ich, muss man auch die Piraten wählen. Selbst Leute, die der Meinung sind, naja, das mit dem bedingungslosen Grundeinkommen halte ich für utopischen Quatsch, sollten trotzdem sagen, hier, da gibt es Leute, die das vorschlagen, und das müssten wir eigentlich unterstützen, damit man einfach auch gesellschaftlich weiterkommt. Ist es ja nicht so, dass, wenn jetzt die Piraten 8% haben, dass dann morgen das bedingungslose Grundeinkommen über uns hineinbricht, sondern dann werden halt solche Dinge diskutiert, und das ist einfach ganz, ganz wichtig. Übrigens auch ein Punkt, den wir erreicht haben, wenn du dir den Valomaten anschaust und anschaust, was da für Fragen gestellt werden, die Fragen werden ja noch nicht von Piraten gemacht, aber wenn du dir anschaust, was da für Fragen drin sind und was für Fragen drin waren vor alleine nur 5 Jahren oder 10 Jahren, dann siehst du doch, wie die Piraten Dinge in die Diskussion gebracht haben. Da wird jetzt nach dem bedingungslosen Grundeinkommen gefragt, da wird nach dem ÖPNV gefragt. Ne? Da gibt es noch andere Dinge. Da auch Einmal darfst du raten, warum danach gefragt wird. Ja, weil es Thema geworden ist. Weil es unser Thema ist. Ja. Unser Thema gesetzt worden ist. Ja. Und es wird halt diskutiert bei den Linken, es wird bei den Grünen diskutiert. Genau. Genau, na, die haben das jetzt auch aufgegriffen. Man sieht ja, die haben jetzt alle Pläne entwickelt, alle Oppositionsparteien haben Pläne für den ÖPNV und den fahrscheinlosen ÖPNV entwickelt. Hätte es ohne Piraten nicht gegeben. Und das ist natürlich ein Erfolg, und für den müssen die Piraten auch wieder gewählt werden, denn wenn die nicht 5% haben, dann schläft das wieder ein, dann machen die wieder andere Dinge. Natürlich. Und dann gucken die mal, was denn die AfD so macht, und dann möchte ich nicht wissen, was dann auf uns zurollt. Ja, das ist das Problem. Und in der Regierung kannst du solche Ideen dann auch nicht, und erst recht nicht mit der SPD, entwickeln. Naja, genau, das stimmt auch. Das stimmt auch. Also insofern ist die Opposition ganz wichtig. Und eine mit einer Partei, die halt positive Utopien hat, umso mehr. Deshalb brauchen wir da die Piraten. Das ist überhaupt keine Frage. Ja, und das muss halt auch irgendwie jeder aufs Brot geschmiert bekommen. Das muss auch wirklich immer wieder in die Diskussion herausgestellt werden. Und deswegen dürfen wir auch nicht aufgeben. Bis zur letzten Minute müssen wir wirklich das tun. Es ist auch, dafür sind wir auch gewählt worden. Ich würde ja auch gar nicht meine parlamentarische Aufgabe erfüllen, wenn ich nicht bis zum Ende der Legislaturperiode für unser Programm kämpfen würde und versuchen würde, das umzusetzen, dann hätte ich sozusagen mein Wählerauftrag verfehlt. Ja. Da kann man der Piratenfraktion auch keinen Vorwurf machen. Die sind wirklich bei der Stange geblieben, alle 15. Ja. Auch wenn einige aus der Partei ausgetreten sind, aber ja, sie aber sind bei der Fraktion dabei. Ja. Sie haben sich um das Wahlprogramm bemüht und nicht da irgendwie das plötzlich vergessen. Mhm. Ja. Das ist bei allen anderen Parteien anders. Also alle anderen Parteien, da haben sich die Fraktionen umgebildet, ne? Zum Teil erheblich. Da ist bei der, insbesondere bei den Regierungsparteien, bei der Opposition natürlich von der Sache her weniger, bei den Regierungsparteien hat man viele Punkte im Wahlprogramm komplett vergessen und jetzt zum Teil wieder reingeschrieben, sagen wir nur Sozialticket 20 Euro, ist dann bei der SPD wieder drin, obwohl sie es nicht umgesetzt haben, obwohl sie es hätten machen können, denn die CDU hatte es ja auch im Wahlprogramm. Also solche Sachen halt, also da wundert man sich nicht. Naja klar, und wir sind halt diejenigen, die dann eben, wie ich vorhin gesagt habe, die Themen setzen, die dann überhaupt nicht mehr dran kommen würden. Ja, ja. Halt auch so Sachen wie, weil es mir noch ganz wichtig ist, noch kurz zu erwähnen, höhere Mindeststandards in der Nutztierhaltung. Mhm. Das ist zwar eine Sache, die kein Berlin-spezifisches Thema ist, aber es ist ein Thema, was einfach global immer eine immer größere Aufmerksamkeit auch verdient, weil es eben in Verbindung Umwelt und Tierschutz ist, es ist eine ethische Frage, was viele bewegt, weil es eben auch darum geht, dass die Tierhaltung so viel Nahrungsmittel verbraucht, den Welthunger auch zu lindern, weil wir durch die Oxidausstöße dieser Fabriken, aber auch dieser Haltungsformen auf den großen Weiden eben sehr viel beim Klima kaputt machen und weil wir sehr viel Regenwald zerstören und so weiter. Das sind halt auch, das heißt, wir Piraten haben eben nicht nur, sind eben auch eine internationale Bewegung und wir haben eben auch globale Themen im Blick, die dann im Endeffekt auch Auswirkungen eben auf unsere Stadt haben. Das heißt, wir müssen auch eben über die Stadtgrenzen hinaus gucken und auch globale Themen in die Hand nehmen. Ja? Think global, act locally. Ja, und ich finde auch, das ist ja auch so eine Sache. Berlin hat ja die Hoheit über Landwirtschaft, die es in Berlin tatsächlich nicht so in großem Maß gibt, aber es gibt sie, ja, abgegeben an Brandenburg. Ja. Und da könnte man auch sagen, vielleicht sollte da Berlin wieder um mehr Einfluss kämpfen, das ist jedenfalls auch in unserem Wahlprogramm, beziehungsweise sich auch diese Punkte zurückholen. Natürlich, denn wir sind die Konsumenten dieser Landwirtschaft, die Hauptkonsumenten. Ja, ja. Das liegt also auch an uns, das liegt natürlich auch viel daran, wie wir konsumieren. Deswegen sagen wir auch mehr Transparenz auf Produkte, die wir kaufen. Ganz genau. Ein ökologischer Fußabdruck sichtbarer, damit man das sieht, ich habe hier natürlich immer noch die freie Entscheidung, was ich kaufen soll, aber muss ich jetzt drei Packungen von dem, wo ein roter Stempel drauf ist, kaufen oder kann ich nicht lieber vielleicht sogar die zwei oder drei nehmen, wo ein grüner Stempel drauf ist? Jetzt nur mal als Beispiel, um zu sehen, womit schade ich der Umwelt tatsächlich mehr und womit nicht. Und das ist für uns auch gelebte Transparenz, wirklich zu sagen, welche Auswirkungen haben die Produkte, die ich täglich konsumiere. Und ich habe die Wahl. Ich habe die Wahl für mich, ich kann die Wahl treffen und dadurch können wir auch also wirklich an vielen Stellen, mal, eine Verbesserung erreichen. Nee, also überhaupt viel mehr Transparenz auf diesen Verpackungen. Auf den Verpackungen am Lebensmittel ist so viel, Werbung drauf, aber die wichtigen Informationen fehlen, bis man herausgefunden hat, wo irgendwie das, also selbst beim Wasser hier, weil das gerade vor mir steht, bis man herausgefunden hat, wo das überhaupt herkommt und am Ende wundert man sich, wie weit das transportiert wurde. Gut, das nun gerade nicht. Ja, beim Wasser aber, ist das relativ unproblematisch. Aber nur als Beispiel, aber bei vielen anderen Dingen auch. Ja. Also wenn das ist dann so klein geschrieben oder irgendwo ganz unten, aber unterm Deckel, hinterm, du musst es suchen, es ist nicht, und wenn du es dann mal gelesen hast, denkst du, oh Gott, was habe ich da wieder gefressen. Und das muss halt das ja, und deswegen, transparenter ja, genau, sein. Deswegen auch Verbraucherschutz und Umwelt und Naturschutz, das geht ganz oft auch ineinander über, ne, dass dann wirklich die Sachen miteinander kumulieren und dass dann am Ende ich als Verbraucher auch die Möglichkeit habe, wirklich frei zu entscheiden und an der Stelle eben auch vielleicht die doch klügere Entscheidung zu treffen. Mhm. Am Ende. Ja, ich glaube auch. Also viele Verbraucher sind ja nicht dumm, ne? Und möchten schon gute Entscheidungen treffen. Nur sie werden halt daran gehindert, indem sie einfach die Informationen nicht haben, weil das komplett intransparent ist. Und natürlich auch aus Gründen. Ich meine, da haben ja viele Leute auch Interesse. Da gibt es auch eine Lobby, die sagt, hier, schreibt da bloß nicht drauf, wo das herkommt. Ne? Deswegen ist der Widerstand dagegen natürlich auch so groß. Mhm. Auch gegen uns dann, die solche Vorschläge machen. Das geht nicht, weil dann ihr schadet doch der Wirtschaft. Mhm. Ja, also unsere Umsätze sinken doch. Mhm. Ja, Moment, ihr müsst das verkaufen. Ihr müsst eure Produkte umweltfreundlicher machen. Ihr müsst hier regional einkaufen. Ihr müsst die das Produkte, ihr könnt das doch für euch nutzen. Mhm. Umweltschutz und wirklich eine ökologische Beschaffung, das ist doch was, womit man werben kann. Ihr müsst es umsetzen. Mhm. Ja, ihr müsst sagen, eure Produkte sind besser. Das ist der freie Markt. Auch zu zeigen, transparent zu zeigen, wer sind wir, was produzieren wir. Und damit, das ist kein Hemmschuh, sondern es ist ein Entwicklungspotenzial. Ja. Ganz genau. Nee, das ist schon, da bin ich mit dir vollkommen einverstanden und ich denke, viele sind damit einverstanden und dennoch geschieht da wenig, weil eben, ja, ich weiß nicht, warum eigentlich. Ja, weil es einfach zu wenige in der Politik sind, die das überhaupt fordern, die das Thema überhaupt bespielen. Mhm. Im Abgeordnetenhaus sind es vielleicht 3 Leute, bei den Grünen gibt es noch einen, der Verbraucherschutz macht. Bei uns gibt es auch nur einen, aber wir sind, oder 2 eigentlich, wir sind da auch eine wesentlich kleinere Fraktion. Also ich meine, man muss das immer in der Relation sehen. In der Relation sind wir total aktiv, auch so bei so Themen wie Umwelt, Tierschutz und so weiter, auch wenn bei uns dann nur ein paar Anträge sind. Aber man muss es immer in der Relation sehen, ja, bei den großen Parteien, bei SPD und CDU, da kommt gar nichts. Da kommt einfach nichts. Naja. Das ist Wahnsinn, ist das. Die reagieren immer nur. Sie reagieren immer nur auf unsere Anträge und lehnen sie dann ab. Ja, das ist in ganz vielen unfassbar. Punkten. Also wenn man das so mitbekommt, dann, ich meine, klar, es ist halt so, dass das Politik immer ein Widerstreit von unterschiedlichen Meinungen ist, aber dass da nun so, also dass die Piraten nun so stark gebraucht werden, das fasst man gar nicht. Gerade jetzt, wo es wirklich keine Alternative gibt, die sich als solche schimpft, erst recht keine ist. Ja, genau. Ja, du machst Wahlkampf natürlich auch. Du bist ja, das ist ja auch ein interessanter Aspekt, den man gar nicht oft genug unterstreichen kann. Du bist ja nun schon zum zweiten Mal unter den wirklichen Spitzenkandidaten. Ne? Also wenn es einen Spitzenpiraten gibt, dann ja dich, muss man wirklich so sagen. Ja, das kann man so sagen, aber ich bin natürlich nicht der das in erster Linie will. Ich habe nicht rausgekehrtes Ego oder ich bin nicht so eine Rampensau, die das unbedingt braucht oder das will. Das kommt halt innerhalb der Partei gut an. Ja, das ist auch nicht der Grund, warum ich es mache. Also das ist die Sache, ist halt die, wenn ich es machen würde, weiß ich nicht, vielleicht sehe ich es dann auch anders aus. Ich weiß es nicht. Vielleicht hätte das ja auch sogar noch dann mehr Erfolg. Ich weiß es nicht. Aber es gibt halt andere Dinge, auf die man sich auch konzentrieren muss. Man braucht einfach auch Leute in der zweiten und dritten Reihe, die Dinge im Hintergrund machen. Und die Gefahr, sag ich mal, wenn man als Spitzenkandidat dann fungiert und dann eben keinen Erfolg hat, ich meine, dann ist es natürlich auch schwierig. Ich sag mal, klar, man könnte mir vorwerfen, dass mir da vielleicht der Mut gefehlt hat oder so, aber ich glaube, dass es ganz gut ist, dass wir Leute haben, die also vorne haben oft, die das auch wirklich wollen. Man muss das auch wollen. Man muss Spitzenkandidat sein wollen. Ja, wirklich von ganzem Herzen auch. Und ich meine, das denke ich auch. Also ich denke auch, dass wir diesmal mit Bruno tatsächlich jemanden haben, dem das Spaß macht, der das auch kann. Und es ist auch, glaube ich, ganz gut, eine etwas schrille Persönlichkeit ganz vorne zu haben, weil die auch Aufmerksamkeit erregt. Und die brauchen wir einfach. Also sonst kriegen wir das nicht hin, ohne eine gewisse Aufmerksamkeit. Ja. Also ich finde dann, die Leute, die danach kommen, sind auch gut. FJ ist halt jemand, der halt auch einfach gute Themen vertritt mit Hochschule und Wissenschaft und der auch sehr überlegte Sachen macht und eben tatsächlich auch so dieser Wissenschaftler-Typ ist. Und dann eben auch Bettina Günther und du, also Bettina, auch mit BVV-Erfahrung und so, und du halt mit der Abgeordnetenhauserfahrung. Also das sind also wirklich unter den ersten vier doch, das ist doch eigentlich eine sehr schöne Mischung eigentlich, auch ja. So von der Art der Persönlichkeiten ich finde auch, dass uns das wirklich, also das ist wirklich, also das, also diese Liste ist uns, glaube ich, besser gelungen als vor 5 Jahren, wo ja. Sie doch etwas zusammengewürfelt war, was dann natürlich auch zu Schwierigkeiten geführt hat. Ja, das war auch wirklich das Problem, natürlich, dass die Fraktion damals von Anfang an gespalten war, dass es einen gewissen Bruch gab, den ja dann auch nicht mehr so leicht zu kitten war. Ja. Ich sage immer, nicht auszudenken, wie es gewesen wäre, wenn wir damals schon von Anfang an ein super Team gewesen wären, die auch alle irgendwie sich leiden können, die alle zusammen wirklich an einem Strang ziehen sozusagen. Ich glaube, dann stünden wir jetzt irgendwie bei 12 oder 15% in Berlin. Mhm. Dann hätte es ein ganz anderes Bild der Fraktion auch nach außen gegeben. Ja, dann, aber gut, das ist halt nicht so gewesen. Das war halt nicht, Trotzdem, genau, lass mich das ruhig selbst sagen, trotz all dieser Differenzen und dieser schwierigen Ausgangslage haben wir wirklich das Beste daraus gemacht. Wir haben uns wirklich zusammengerissen. Es ist wirklich niemand von Bord gegangen. Ja, die Fraktion ist beständig geblieben. Wir haben weiter konstruktiv, sachthemenorientiert gearbeitet und wir hatten auch nie irgendwie großartige politische Differenzen. Wir haben alle zu unserem Wahlprogramm gestanden und das auch versucht, bestmöglich irgendwie zu vertreten. Und das ist uns halt eben trotz dieser widrigen Umstände doch ganz gut gelungen. Das ist, glaube ich, wirklich auch anerkennenswert. Also da wird eben auch immer in der Presse drauf rumgehackt, auf den Streit bei den Piraten, aber der ist eigentlich viel konstruktiver gewesen als der Streit in anderen Fraktionen, wo ja wirklich Leute von Bord gegangen sind. Jetzt habe ich eine nautische Metapher benutzt, das wollte ich nicht. Wo wirklich Leute ausgeschieden sind und wo es Umbildungen gab und wo ja zum Teil auch wirklich schlimme Dinge passiert sind, worüber dann gar nicht so viel berichtet wurde. Ja, und Volker Ratzmann, der weg ist, halt, der ist gar nicht so freiwillig gegangen. Ja, ne? Das sind halt so Sachen, da ist dann auf einmal mal ein Fraktionsvorsitzender weg. Zack. Und man weiß im Grunde genommen, dass das an sehr harten Auseinandersetzungen gelegen hat. Ja. Ne? Und das ist eben bei uns an der Stelle auch dann nicht passiert. Ja, also von daher, So, jetzt stellt sich die Frage natürlich, wie schätzt du das Ergebnis ein? Wie wird es ausgehen für die Piraten? Das habe ich jetzt alle gefragt und da gab es sehr unterschiedliche Einschätzungen. Deshalb finde ich das interessant, dass auch dich zu fragen. Ich meine, wir haben natürlich, das muss man natürlich sagen, die ersten, mit denen ich gepodcastet habe, da waren natürlich die Prognosen für die Piraten wirklich grottig. Sieht ja jetzt schon ein bisschen besser aus. Ja, wir sind jetzt da, wo ich es eigentlich, wo ich uns auch immer, sagen wir mal, gefühlt habe, wo wir auch bei den letzten Wahlen eigentlich davor waren, immer so um die 3%. Das sind so, sag ich mal, die letzten, also so messbaren Umfragen auch, die jetzt über den Tagesspiegel so Liquid laufen und so, das ist auch das, was ich denke, dass die Basis ist, aber weil das eben sehr unsicher auch ist in den niedrigen Prozentzahlen, das wirklich zu messen, da gibt es halt sehr viele Unsicherheiten, gehe ich davon aus, dass das, was ich auf der Straße erlebe, dass ich an positiven Zusprüchen habe und auch bei den Podiumsdiskussionen und eben immer wieder auch sogar aus der Verwaltung eben hinter vorgehaltener Hand, ey, ohne euch wäre schon echt schade und so weiter, dass es einfach viele gibt, die sagen, wir brauchen Piraten in Berlin, dass die das auch sehen und dass es am Ende dann doch auf jeden Fall irgendwie reichen wird. Also die Hoffnung muss ich auch haben, sonst würde ich nicht bis zur letzten Minute kämpfen. Und weil wenn ich jetzt aufgebe, dann erfülle ich auch gar nicht den Auftrag, den ich habe als Politiker, als Abgeordneter nicht. Natürlich. Ja, wir müssen das auch sagen. Wir sind Teil dieses demokratischen Diskurses in dieser Stadt. Wir müssen zeigen, dass es ein Angebot gibt, dass wir das Angebot sind, was es zu wählen gilt. Und das muss einfach viel noch mehr aufgehen. Und deswegen glaube ich, dass wir es am Ende irgendwie schaffen, dass wir irgendwie reinkommen. Naja. Und wenn wir das nicht tun sollten, dann haben wir eben trotzdem bis zum Schluss das Gesicht nicht verloren und alles gegeben und gezeigt. Wir machen hier dieses Angebot, das ist ja unsere Aufgabe auch als Partei, eben den politischen Willensbildungsprozess mitzugestalten. Und das tun wir hier und wir machen dieses Angebot. Nehmt es bitte an, liebe Berliner. Ja, naja, du hast jetzt eigentlich, glaube ich, so ein bisschen das sogar noch zu schlecht dargestellt, wie unsere Umfragewerte sind. Du hast ja den Tagesspiegel genannt, da gibt es ja diese Umfrage von CWEI, oder CWEI, ich weiß nicht, wie die sich aussprechen, die ja so Online-Umfragen eben auch machen und da eine ganz ausgeklügelte Technik auch haben, die auch nicht unumstritten ist, dass das, also ich verlinke das einfach für die sich genauer informieren wollen. Aber da sind wir nicht nur bei 3%. Da gibt's 6, ich sage auch immer 3,5. Das 4. geht immer auch mal über die 4%. Ja. Also das schwankt halt zwischen, im Moment, wenn ich das richtig sehe, ich gucke gerade nochmal, schwankt das so zwischen 3,5 und 4,5%. Ja. Gut, jetzt kann man sagen. Nächste Woche sind wir dann bei 4,5 und dann am Sonntag dann halt bei 5. Genau. Also, das denke ich auch. Also da ist, man muss ja auch immer die Tendenzen sehen bei so Umfragen. Und die Tendenz ist einfach mal nach oben. Und das finde ich ist auch, also macht mich hoffnungsvoll. Natürlich weiß man nicht, wie es ausgeht. Da könnte man sich die Wahl ja sparen, wenn man das schon wüsste. Aber ich glaube, es sieht nicht so, gar nicht mal so schlecht aus. Also ich denke, wenn wir uns jetzt wirklich auf den Wahlkampf konzentrieren, und das wollen wir auch nochmal tun heute, also wir werden deshalb hier auch gleich schon wieder Schluss machen und Wahlkampf machen. Ich denke, da ist wirklich, wirklich was drin. Auf jeden Fall. Und wir haben einfach die Chance und wir müssen sie beim Schopf packen. Es gibt Leute, die unentschlossen sind, die nur aus Protest eine populistische Partei wählen und mit denen man einfach nur sprechen muss, kommt, wählt konstruktive Opposition und die machen das dann auch. Gestern erst 3 oder 4 Rentner davon überzeugt. Das ist, man muss jetzt wirklich um jede Stimme auch kämpfen noch, die den letzten Tagen. Nee, das merkt man auch im Straßenwahlkampf. Ich habe genau die gleiche Erfahrung gemacht, dass Leute kamen und dann gesagt haben, hier, war mir gar nicht klar, also erstmal, dass es euch überhaupt noch gibt. Das ist immer so eine erstaunliche Reaktion. Ja, das ist natürlich auch sehr schade, dass jetzt der RBB seine gesamte Programmkonstellation, also die er immer sonst hatte, seine Agenda umgeworfen hat und nicht mehr die über die berichtet, die im Abgeordnetenhaus sitzen, sondern dann die in den Umfragen gerade die besten. Ja, ja. Also sie machen sich halt so, wie sie wollen. Das ist nicht schön. Ich habe das ja auch, ich habe ja auch getwittert, dass ich das unverantwortlich finde. Da habe ich natürlich, das habe ich nicht einfach so zufällig getwittert, sondern es hieß ja 2011, bei 2011, also auch schon als die Prognosen für die Piraten relativ hoch waren, also sie waren ja dann erst in der letzten Woche vor der Wahl bei 6%, aber sie waren ja Anfang September dann schon bei, also wie jetzt ungefähr, so über 4. Dann hieß es ja, nee, aber Piraten sind nicht dabei, weil wir nur die Parteien aus dem Abgeordnetenhaus nehmen, obwohl da auch schon klar war, dass die FDP eine ganz schlechte Prognose hatte, aber da hat man gesagt, gut, wir nehmen die Parteien aus dem Abgeordnetenhaus und man hat damals gesagt, es wäre ja unverantwortlich, wenn man wegen irgendwelcher Prognosen jetzt plötzlich irgendwelche Leute da hoch schreibt. Und genau das wird jetzt gemacht mit der AfD und das finde ich nicht gut. Ne? Also dann hätte man sagen sollen, wir bleiben bei diesem Kriterium, wer im man lädt die Parteien aus dem Abgeordnetenhaus ein, wäre auch viel besser gewesen, weil man dann konstruktiv sprechen kann, dann geht es nicht immer nur um die AfD. Das ist ja das Problem. Ich meine, ich war bei der Rosa-Elefanten-Runde dabei und da ging es im Wesentlichen um die AfD. Ne? Das ist dann, man hat also nicht konstruktiv über Politik, über Queer-Politik in Berlin sprechen können, weil man über die AfD gesprochen hat. Das fallen hinten runter, ja. Das ist natürlich nicht gut. Ne? Und deshalb, alles andere als konstruktiv. Ja, das ist nicht nur konstruktiv, sondern das ist auch unverantwortlich, finde ich. Ja, unverantwortlich. Und ja, deshalb, also das müsste anders sein. Und naja, gut, ich mache ja auch deshalb den Podcast, das hören jetzt vielleicht nicht so viele wie die RBB-Talkshow, obwohl da sicherlich auch viele ausgeschaltet haben, weil es so furchtbar war. Mhm. Aber immerhin, also es gibt dieses Informationsangebot, also niemand muss hinterher sagen, er hätte es nicht gewusst. Und wir müssen es halt natürlich durch den Straßenwahlkampf auch noch nach außen bringen, klar. Ja. Werden wir weiter tun. Dann würde ich sagen, jetzt gleich wieder in den Straßenwahlkampf. Trotzdem vielen Dank für das Gespräch und wie gesagt, ich drücke uns natürlich die Daumen und ich denke auch, wenn wir was tun, wird es auch klappen. Also, tschüss. Ciao. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Klabautercast.